wir danken dir für deine Liebe, die hier ist und die ausgegossen ist in unsere Herzen. Danke, Herr, dass du hier bist. Herr der Herrlichkeit, König der Herrlichkeit, König der Könige. Danke, dass du mit deiner ganzen Schönheit hier bist und uns überwältigst. Herr, dass wir nichts anderes mehr sehen außer dir. Nichts anderes mehr. Dass wir uns selber vergessen, weil du alles einnimmst. Danke, dass du alles einnimmst. Oh, ich hatte ein Bild und ich stand am Meer und dann habe ich Jesus gesehen auf dem Wasser. Und er hat so gestrahlt. Er ist wirklich der Herr der Herrlichkeit. Er erfüllt das ganze All mit seinem Licht, mit seiner Schönheit und mit seiner Herrlichkeit. Und er möchte, dass wir das sehen. Und er möchte, dass unsere Augen auf nichts anderes schauen, als auf ihn in seiner Herrlichkeit und Schönheit. Er ist der Schönste unter Zehntausenden. Er ist die Liebe. And he's after our heart. Es geht ihm um unser Herz. Halleluja. Herr, wir sagen dir heute Morgen, Herr, wir geben dir unser Herz. Sag ihm das, wenn du das sagen möchtest. Aber sag ihm, ich gebe dir mein Herz. Und mein Leben soll nicht mehr um mich sich drehen, sondern um dich. Danke, Herr. Das ist wie die Sonne. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und nicht die Sonne dreht sich um die Erde. Auch wenn seine Aufmerksamkeit auf uns ist völlig. Aber wir werden glücklich. Und wir erfüllen unsere Bestimmung, wenn wir uns um ihn drehen, den Herrn der Herrlichkeiten auf ihn schauen und unser Leben und unser Sein durchdringen lassen von seinem Licht, von seinem Licht. Oh, danke, Herr, für Licht hier. Danke für Licht, weißt du, Licht heilt. Das Licht der Heilung. Das heilt, das geht durch deine Gedanken, das geht durch deine Zellen. Und alle Finsternis muss weichen. Wo noch blöde Gedanken waren, sie müssen weichen vor dem Licht. Wo noch Krankheit war, es weicht vor dem Licht. Es weicht vor dem Licht. Danke für dein Licht. Danke für dein Licht. Oh, dein Licht, das da ist. Dein Licht, das alles durchdringt. Das Licht, das uns durchflutet. Das Licht deiner Herrlichkeit. Danke, Herr, du bist unser Licht. Wenn wir auf dich schauen, wird unser Leben komplett mit Licht erfüllt. Erfüllst alle Bereiche mit Licht. Möchtest du, dass alle Bereiche deines Lebens mit Licht erfüllt sind? Dann schau auf ihn, der Licht ist. Schau auf ihn, Herr. Wir schauen auf dich, den Herrn der Herrlichkeit, der voller Herrlichkeit ist. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit. Danke für deine Liebe. Danke, dass du in uns lebst. Dass du in uns lebst. Nicht weit weg bist, sondern in uns bist. In uns lebst. Nicht hinter den Bergen, irgendwo, sondern in uns. Und dass deine Liebe uns völlig übernimmt. Ausfüllt. Danke, Herr. Danke für dein Gegenwart und dass du uns einen Tisch bereitest in deiner Gegenwart, sogar im Angesicht unserer Feinde. Und ich hatte diese Stelle so stark aus Jesaja 25, 6. Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völker ein Mahl aus fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Halleluja! Du darfst trinken und essen. Oh, von seinen fetten Speisen, weißt du, gehaltvoll. Sein Essen, das ist Substanz. Weißt du, wir können im Geist von ihm essen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Und Herr, wir kommen zu dir. Wir essen von dir. Du bist das Brot des Lebens. Und wir werden gesättigt. Wie uns nichts anderes sättigen kann. Aber Herr, du sättigst uns. Danke für dein Mahl, das du uns bereitet hast, Herr, dass wir in deiner Gegenwart mit dir essen und trinken und verwandelt werden in dein Bild. Und Freude kommt. Also Freude kommt. Freude kommt. Danke, Herr, für Freude. Für die Freude, in deiner Gegenwart zu essen. Für die Freude, in deiner Gegenwart zu sein. Danke für das Vorrecht. Halleluja. Zu leben. In deiner Gegenwart. Auserwählt zu sein. Für deine Gegenwart. Alles ist gut in deiner Gegenwart. Und da ist Frieden in seiner Gegenwart, wo du angegriffen warst mit Unruhe, mit Unfrieden. Da tauch ein in seine Gegenwart und nimm diesen Frieden. Nimm diesen Frieden. Nimm diesen Frieden auf. Halleluja. Und ein Wort zur Erkenntnis für jemand hat Probleme mit deinem Magen und Sodbrennen. Und so heute ist dein Tag. Du darfst auch nach vorne kommen und für dich beten. Auch mit Beinen, schwere Beine und geschwollene Beine, Wasser in Beine. Das ist, kommt heute, Tag heute. Du darfst nach vorne kommen, für dich beten. Und noch eine Maria. Vielleicht ist dein zweiter Name oder Spitzname Maria. Aber Jesus heute dachte an dich, wie er an Noah dachte. Und das kommt in dein Haus, in deinen Körper, in deine ganzen Probleme. Wenn du ins Livestream, nimm das an. Wenn du hast mit Magenproblemen, Livestream, lege deine Hand am Magen oder auf deine Beine und schreib ein Zeugnis. Genau, komm nach vorne, die das Wort betrifft. Für heilende Kraft, die fließt. Oh, nimm das auch, wenn du noch irgendwo Probleme hast. Halleluja. Ich hatte noch einen Eindruck, dass jemand mit Juckreiz, du hast oft Juckreiz, ähnlich wie Neurodermitis, kannst du auch nach vorne kommen. Gott möchte dich heilen. Gibt es jemanden mit Juckreiz? Ich sehe gerade im Geist, wie wirklich ein heilender Strom in den ganzen Raum reinkommt. Wenn du krank bist, irgendwo in deinem Körper, wenn du Heilung brauchst, streck einfach deine Hände aus im Glauben, in diesen Strom hinein. Das ist dieser heilende Strom überall im Raum. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, die fließt heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass Körperzellen in die göttliche Ordnung kommen heute Morgen, Herr. Danke, Vater, dass Immunsysteme gestärkt werden heute Morgen, Herr. Halleluja. Oh, ich sehe, wo das Immunsystem eine Schilddrüse zerstört hat oder begonnen hat zu zerstören. In Jesu Namen, ich sage, Immunsystem, komm in die göttliche Ordnung. Schilddrüse sei wiederhergestellt in dem Namen Jesus. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Danke für deine heilende Kraft überall im Raum. Empfang es, empfang es, empfang es. Auch wenn es kein spezielles Wort für dich gibt, ich habe das gesehen, wirklich dieser Strom der Heilung. Jeder Schmerz verlässt jetzt deinen Körper. In Jesu Namen. Jede Schwäche verlässt jetzt deinen Körper. In Jesu Namen. Jede Einschränkung verlässt jetzt deinen Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, es ist wie eine Welle. Eine Welle der Heilung. Empfang es, empfang es. Lass es drüber gehen, lass es drüber gehen, lass es drüber gehen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, oh, oh, come on. Spring rein. Oh, oh, Jesus. Herzen kommen in die Ordnung Gottes. Göttlicher Herzschlag. In Jesu Namen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, ich sehe, wie bei jemandem die Wirbelsäule, die eine Krümmung hatte, die nicht reingehört, wie die Wirbelsäule gerade gezogen wird, gerade jetzt in Jesu Namen. Streck ganz schnell deine Hände aus in Jesu Namen. Ich befehle diese Wirbelsäule jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du diese Wirbelsäule gerade ziehst jetzt, dass sämtliche Schmerzen gehen, sämtliche Einschränkungen jetzt weichen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ich hatte den Eindruck noch, dass Personen da sind und du leidest unter Schlaflosigkeit und auch Albträumen immer wieder. Und Gott möchte dich frei machen. Er möchte dir einen tiefen, guten Schlaf geben und göttliche Träume. Halleluja. Wenn das dich betrifft, komm nach vorne. Oh, streckt eure Hände aus, streckt eure Hände aus. Also alle, die es betrifft, genau, alle, die unter Schlaflosigkeit gelitten haben, Herr, und wir brechen jetzt im Namen Jesus jeden Geist von Schlaflosigkeit. Wir sagen, es verlässt jetzt meine Geschwister in dem Namen Jesus. Jede Schlaflosigkeit weicht, auch jeder Hormon, jedes Hormonungleichgewicht. Alle Hormone kommen in die Ordnung Gottes. Jede Unruhe weicht in dem Namen Jesus. Ich rufe deine Herrlichkeit aus über all meinen Geschwistern. Herrlichkeit nachts, vollkommene Herrlichkeit, Frieden und die Gegenwart Gottes in euren Zimmern. Halleluja. Und göttliche Träume. Göttliche Träume. Ich breche Albträume. Keine Albträume mehr, sondern göttliche Träume, wo Gott zu euch spricht, wo Jesus zu euch spricht, wo der Vater im Traum zu euch spricht. In Jesu Namen. Es ist Schluss jetzt in Jesu Namen mit Schlaflosigkeit. Und tiefe Ruhe und tiefer Friede kommt jetzt in euer Herz und in eure Nächte. In Jesu Namen, danke, Herr. Amen. Und Amen. Ergreift es, ihr nehmt es, ihr nehmt es. Sagt ja, nicht ich hoffe, hoffentlich, sondern nein, danke, Herr. Für mich wurde gebetet und so ist es. Und ich dulde nichts anderes mehr und ich schlafe gut. Ich schlafe gut. Jesus ist gestorben für mich, auch damit ich gut schlafen kann. Gut träume. Amen. Amen. Ist unser Gott nicht wunderbar? Ist er nicht wunderbar? Herr, wir preisen dich, wir loben dich, Herr. Wir lieben dich. Du bist so, so gut. Danke für deine Liebe zu uns. Halleluja. Danke, dass wir dir so kostbar sind und so wertvoll sind. Halleluja. Wir sagen, wir lieben dich. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Mit allem, was in uns ist, mit all unserer Kraft. Und wir lieben auch einander. Mit allem, was in uns ist. Mit allem. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich liebe dich. Seiner Liebe, mit allem, was in mir ist. Halleluja. Oh, danke, Herr, für deine Liebe. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Ihr könnt eure Plätze einnehmen. Und jetzt erwarten wir das wunderbare, mächtige, starke Wort Gottes, gepredigt von unserem Pastor. Macht eure Ohren sperrangelweit auf und eure Herzensohren und Augen. Auch ihr am Livestream, ihr seid gesegnet. Wir sind eins. Amen. Halleluja. Wow, so eine feine Gegenwart Gottes. Halleluja. Oh, Jesus. Genieße einfach noch mal einen Moment diesen Frieden Gottes, diese zarte Gegenwart Gottes, die dich einhüllt, seine Liebe, die dich einhüllt. Danke, Vater, dass du so zärtlich mit uns bist, Herr. Halleluja. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, komm, trink noch mal ein bisschen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Micha, können wir die Lüftung ein bisschen zurückdrehen? Irgendwie ist mir das auf die Stimme gegangen, gerade vorher im Lobpreis. Zieht's, gell? Jetzt zieht's. Oder vielleicht ist es auch der Wind des Geistes, ich weiß nicht. Aber der dürfte mir nicht auf die Stimme gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Weißt du, Herrn, passend zur Predigt von letzten Sonntag habe ich dir noch einen kleinen Witz mitgebracht zum Anfang. Und zwar geht er folgendermaßen. Die Mutter weckt ihren Sohn. Aufstehen, mein Junge, du musst zur Kirche. Oder zur Gemeinde, wie auch immer. Der zieht sich die Decke über den Kopf. Ich mag dort nicht hin. Aber warum denn nicht? Der Gottesdienst dauert immer ewig lange, die Predigt langweilt alle und die Gemeindeglieder mögen mich nicht und ignorieren mich sowieso. Trotzdem, meint die Mutter streng, musst du in den Gottesdienst gehen. Aber warum muss ich unbedingt, wenn ich doch nicht mag? Weil du der Pastor bist. Okay, Halleluja. Preist den Herrn, ich bin froh, dass ich heute Morgen nicht so geweckt werden musste. Halleluja. Preist den Herrn. Aber der andere ist auch gut. Fritzchen kommt in die Schule und prahlt vor seinen Klassenkameraden und sagt, bei uns zu Hause wird vor dem Essen nicht gebetet. Meine Mutter kann kochen. Okay. Halleluja. Preis den Herrn, Vater, wir danken dir, dass du dein Geist immer wieder neu ausgehst auf uns, Herr. Halleluja, Herr, den Geist des Friedens, den Geist der Freude, den Geist der Herrlichkeit, den Geist der Kraft, Herr. Danke, dass du heute Morgen, Herr, dein Geist ausgehst auf uns in einer mächtigen Art und Weise, auf jeden Einzelnen hier, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen deine Vaterliebe spüren lässt, ganz tief, Herr, in der Seele, Herr. Danke, Herr, dass du Menschen befreist, Herr, heute Morgen hier von Traumata, Herr, der Verletzung. Herr, danke, Vater, dass du Menschen befreist hier von Schwere, Herr. Danke, dass du Menschen befreist hier von Ängsten, Herr, weil deine vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Halleluja, Herr, wir danken dir, Vater, dass deine Liebe hier ist, Herr, und uns einhüllt und verwandelt, Herr, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja, verwandelt in dein Bild, Herr. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie viele von euch wollen verwandelt werden in sein Bild? Halleluja. Oh, weißt du, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Halleluja. Das heißt, Jesus freut sich auch ziemlich viel. Amen. Er kann gar nicht anders. Das ist seine Natur. Seine Natur ist Liebe, seine Natur ist Freude, seine Natur ist Frieden. Halleluja. Also, wenn du ihm begegnest, dann wundere dich nicht, wenn es dir hinterher besser geht. Anders geht. Halleluja. Wenn du in eine andere Ebene kommst. Halleluja. Ja, ihr Lieben, Gott gießt seinen Geist in dieser Zeit immer wieder aus. Sein Geist der Liebe immer neu aus. Gott ist wirklich, wir sind mitten in dieser Ausgießung, auch wenn wir momentan keine speziellen Ausgießungsgottesdienste veranstalten, aus verschiedenen Gründen. Aber wir sind in dieser Ausgießung. Und gleichzeitig ist wichtig, dass wir auch in dieser Ausgießung, dass wir uns wirklich vom Heiligen Geist lehren lassen. Ich habe es letzte Mal gesagt, diese Ausgießung oder die Ausgießungen Gottes in der Gemeinde Jesu sollten eigentlich wie ein Kreislauf sein. Ihr dürft nochmal diesen Kreislauf an die Wand werfen von letzten Sonntag, diesen Ausgießungskreislauf. Ja, diese Ausgießung Gottes, Gott gießt seinen Geist frisch aus, immer wieder neu. So hat es immer wieder gemacht in der Kirchengeschichte. Und die Bewegungen, auf die sich der Geist Gottes nicht nur einmal, sondern immer wieder ausgießen konnte, das waren die Bewegungen, die auf die Dauer langfristig wirklich bleibende Frucht gebracht haben, so wie zum Beispiel die Herrnhuter, haben wir das letzte Mal gehabt, oder die Erweckung unter John Wesley im 18. Jahrhundert, die Methodisten. Und der Grund, warum Gott sein Geist immer wieder neu auf diese Bewegungen ausgießen konnte und warum es wirklich eine bleibende Ausgießung am Ende war, ist, weil sie verstanden haben, dass es diesen Kreislauf gibt. Ja, und dieser Kreislauf bedeutet, dass frische Ausgießungen des Heiligen Geistes uns auch immer wieder neuen Schwung geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu bauen, zu dienen und Frucht zu bringen. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht Ausgießungs-Junkies, die von Erlebnis zu Erlebnis gehen. Tatsächlich ist es so, also ich kann von mir sprechen, die Ausgießung, die ich Ende Juli, August bis in den September rein in meinem persönlichen Leben erlebt habe, war so intensiv, dass ich wusste, auf die Dauer kann ich so gar nicht leben, verstehst du? Es geht nicht dauerhaft, verstehst du? Das ist so intensiv, wenn du jeden Tag teilweise Stunden weinst unter der Gegenwart Gottes, weißt du, das irgendwann mal ist es so intensiv, das kannst du nicht dauerhaft aufrechterhalten, Amen? Und es will Gott auch nicht dauerhaft aufrechterhalten, aber was er will, dass wir verstehen, dass diese Ausgießungen seiner Liebe, dass sie uns einen Schub geben, um dann wieder unser Leben umso mehr so zu bauen, dass Gott seinen Geist wieder neu ausgießen kann. Amen. Und dafür sind Entscheidungen zu treffen. Dafür ist es wichtig, dass wir verstehen, worauf es Gott ankommt. Ich habe letzten Dienstag, im Intensivabend, habe ich kurz dieses Wort erwähnt von Jesus, wo er in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 zuerst spricht er über all die Dinge, die in der Endzeit passieren werden und all die dramatischen Sachen und so weiter. Und das ist ja das, was oft uns als Christen so wahnsinnig interessiert, ja, die dramatischen Sachen. Und wenn wieder im YouTube kommt, irgendwas kommt, könnte es sein, dass im November noch etwas Besonderes passiert, dann hast du gleich 1 Million Klicks oder wie viel auch immer, keine Ahnung. Und Jesus spricht über die Dinge der Endzeit und er spricht über dramatische dramatische Dinge, aber dann am Ende dieser Endzeitrede spricht er ganz einfach davon und sagt, hey, ich gebe euch ein Gleichnis, wie es ist mit euch oder wie es sein sollte mit euch in dieser Endzeit. Und dann erzählt er von diesem Knecht, der von seinem Herrn beauftragt wurde, bestimmte Dinge zu tun, während er weggeht. Und als er wiederkommt, schaut der Knecht und sagt, hey, bist du immer noch dabei, das zu tun, wozu ich dich beauftragt habe? Und Jesus sagt dann am Ende, glückselig der Knecht, den sein Herr dabei findet, wenn er solches tut. Amen. Mit anderen Worten, glückselig ist am Ende nicht derjenige, der sämtliche Endzeitlehren richtig verstanden hat oder der den Tag der Wiederkunft Jesu korrekt berechnet hat. Das wird sowieso niemand sein, das wird sowieso niemand geben, weil Tag und Stunde kennt niemand, also kannst lang rechnen, du wirst es nicht rauskriegen. Beziehungsweise wenn du einen Tag rauskriegst, dann wird der Herr sagen, okay, den Tag nehmen wir schon mal nicht. Also am Ende wird nicht derjenige glückselig sein, der einfach, ja, oder der genügend Vorräte angelegt hat, um gut durch die Endzeit zu kommen, der einen Bunker gegraben hat, der sich in Sicherheit gebracht hat oder sonst irgendwas, sondern Jesus sagt, am Ende zählt, glückselig wird der sein, der einfach, egal was um ihn herum vorgeht, egal was passiert, egal wie dramatisch die Weltereignisse auch sein mögen, der einfach kontinuierlich das tut, wozu ich ihn beauftragt habe. Amen. Und wozu hat uns Jesus beauftragt? Seine Gemeinde zu bauen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen. Apostelgeschichte 2:42. Ich möchte heute da nochmal reingehen und ein bisschen weitergehen. Apostelgeschichte 2:42, das ist die Stelle, wo wir von der Urgemeinde lernen können, was man im Zuge einer Ausgießung tut. Was man tut, wenn Gott seinen Geist ausgießt. Und wir haben es letztes Mal schon gesehen, die Urgemeinde, als Gott seinen Geist ausgegossen hat, was sie getan haben, war nicht, dass sie gesagt haben, okay, Apostel, das war super, tolles Erlebnis, starke Sache, wow, wir haben echt stark Gott erlebt, Hammer. Jetzt gehen wir einfach wieder an unsere Arbeit und ihr sagt uns dann, wenn Gott seinen Geist wieder ausgießt. So war es nicht. Amen. Sondern wir haben das letzte Mal gesehen, Apostelgeschichte 2:42, nachdem Gott seinen Geist ausgegossen hat, heißt es, erstens, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Amen, das war das Erste. Ich habe das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ich werde jetzt nicht ausführlicher darüber nochmal sprechen. Aber es ist wichtig. Sie verharrten in der Lehre. Sie blieben in der Lehre des Wortes, das sie empfingen durch die sie die Ausgießung des Heiligen Geistes empfangen hatten. Das heißt, sie blieben da dran. Und das Zweite war, sie verharrten in der Gemeinschaft. Habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Und in der Gemeinschaft zu verharren, bedeutet in der Liebe zu verharren. Ja, Irina hat es vorher gesagt. In der Gemeinschaft zu verharren, bedeutet uns nicht trennen zu lassen von unseren Geschwistern, egal was kommt. Weißt du, in der Endzeit, Jesus hat es gesagt, viele werden Verrat üben, viele werden einander ausliefern, viele böse Dinge werden passieren, die dir Grund geben werden, bitter zu werden, die dir Grund geben werden, vielleicht sogar zu sagen, oh, und das noch von einem Christen. Nein, also mit diesen Christen, mit diesem Leib Christi will ich nichts mehr zu tun haben. Amen. Aber Jesus sagt auch in seiner Endzeitrede, er sagt, glückselig sind die, die keinen Anstoß nehmen. Amen. Mit anderen Worten, glückselig sind die, die eine Entscheidung treffen, in der Liebe zu bleiben. Glückselig sind die, die sich entscheiden, egal was kommt, ich lasse mich nicht rausbringen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre ich mein Herz. Du bist nicht zuständig für das Herz deines Nächsten. Du bist auch nicht dafür zuständig, dem ganzen Leib Christi zu sagen, was er alles falsch macht und wie er richtig in Ordnung kommt und wo er vielleicht oder wo irgendjemand sich vielleicht nicht richtig verhält oder was. Das ist nicht deine Zuständigkeit, sondern deine erste Zuständigkeit ist dein Herz. Amen. Bewahre dein Herz. Halleluja. Bleiben in der Liebe ist eine Grundentscheidung. Bleiben in der Gemeinschaft ist eine Grundentscheidung. Und in der Gemeinschaft bleiben bedeutet immer, weil es Liebe bedeutet, bedeutet immer auch zu dienen. bedeutet immer auch, seinen Platz einzunehmen und zu sagen, okay, Herr, wo möchtest du mich gebrauchen, deine Gemeinde zu bauen? Jesus hat gesagt, auf diesen Fels, hat er zu Petrus gesagt, als er gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat er zu ihm gesagt, auf diesen Fels, also auf den Fels dieses Bekenntnisses, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus wird seine Gemeinde bauen, aber rate mal was, er baut sie durch Menschen. Amen. Seine Gemeinde besteht aus Menschen, also durch wen soll er sie sonst bauen? Amen. Er baut sie durch Menschen. Und glückselig ist der, wenn Jesus wiederkommt, der ihn dabei findet, wie er daran beteiligt ist, seine Gemeinde zu bauen. Amen. Das haben die damals in der Urgemeinde offensichtlich verstanden. Weißt du, die haben ja damals damit gerechnet, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Ja? Die haben damit gerechnet, dass er ungefähr so bald wiederkommt, wie wir heute damit rechnen, dass er bald wiederkommt. Nur, dass wir heute näher dran sind, das ist unser Vorteil. Halleluja. Amen. Aber sie haben damit gerechnet, hey, Jesus kommt bald. Und deswegen haben sie sich gesagt, hey, wir müssen sicherstellen, wenn er kommt, wenn unser Herr wiederkommt, dann müssen wir dabei gefunden werden, das zu tun, wozu er uns beauftragt hat. Und deswegen blieben sie in der Gemeinschaft. Deswegen blieben sie dran, zu dienen. Deswegen blieben sie dran, sich hinzugeben. Deswegen bauten sie die Gemeinde Jesu. Deswegen setzten sie sich ein. Du kannst es sehen an verschiedenen Stellen, auch in der Apostelgeschichte, wie sie einander dienten, den Witwen dienten, den Waisen dienten, die Versorgung der Tische und so weiter. Allein um für so viele tausend Leute ständig Abendmahl zu feiern, da hat es viele, viele Helfer gebraucht. Ja. Da hat es viele Ordner gebraucht, ja, um sich täglich einmütig im Tempel zu versammeln. Da hat es Ordner gebraucht, weil es waren Volksmengen und die sind nicht einfach so kontrollierbar, sondern da braucht es Leute, die nach dem Rechten sehen. Also hat es damals Leute gegeben, die sich eingesetzt haben, die ihren Platz eingenommen haben, die sich vielleicht um die Kinder gekümmert haben, haben wir das letzte Mal schon gesagt, während sie im Tempel waren. Und damals gab es viele Kinder. Ich denke, allein der Kinderdienst damals hat sie voll gefordert. Ja, aber jede Familie, 8, 10 Kinder oder wie viel auch immer, ja, da hatten sie viel zu tun. Halleluja. Aber sie blieben in der Gemeinschaft. Das heißt, sie blieben im Dienst. Sie blieben dabei, die Gemeinde zu bauen. Das war eine Grundentscheidung. Halleluja. Und heute möchte ich weitergehen. Ich möchte einfach weiter lesen. Apostelgeschichte 2, 42. Ich lese einfach weiter. Sie verharrten in der Lehre, hatten wir jetzt. Sie verharrten in der Gemeinschaft, hatten wir. Und jetzt geht's drittens. Sie verharrten im Brechen des Brotes. Also, was ist das? Abendmahl. Okay. Gut. Was heißt das? Ich glaube, es heißt mehr als, sie haben regelmäßig das Ritual des Abendmahls gefeiert. Das heißt es natürlich auch, ja, und das sollten wir auch tun und machen wir nächsten Sonntag, bist du wieder herzlich eingeladen hier bei uns in der Gemeinde, feiern wir zusammen Abendmahl, aber sonst natürlich auch hin und her in den Häusern, in den Glory-Häusern oder wo, auch für dich allein zu Hause feiern wir Abendmahl. Aber weißt du, der Zweck des Abendmahls ist es nicht in erster Linie ein Ritual zu vollziehen und einem Ritual Genüge zu tun, das Jesus eingesetzt hat, und deswegen tun wir es natürlich und deswegen feiern wir es auch so, wie er es eingesetzt hat, mit dem Wein und mit dem Brot. Aber weißt du, letztendlich geht es bei dem Abendmahl in erster Linie darum, und deswegen glaube ich, hat Jesus es eingesetzt. Es geht darum, uns permanent sein Erlösungswerk vor Augen zu halten. Amen. Es geht darum, uns permanent vor Augen zu halten, dass sein zerschlagener Leib uns Heilung gebracht hat. Amen. Es geht darum, uns permanent vor Augen zu halten, dass sein vergossenes Blut uns neues Leben ermöglicht hat. Amen. Es geht darum, uns vor Augen zu halten, dass er durch Leiden hindurch die Herrlichkeit Gottes geerbt hat und uns geschenkt hat. Amen. Und deswegen geht es auch darum, dir bewusst zu machen, auch dann, wenn dein Fleisch manchmal durch Leiden durchgeht hier auf dieser Erde, dass das Ergebnis immer Herrlichkeit sein wird. Das hältst du dir vor Augen, indem du das Abendmahl feierst, durch das Leiden hindurch in die Herrlichkeit. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, hat Paulus gesagt, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, weil wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Was ist das Unsichtbare? Das Unsichtbare ist, vor 2000 Jahren litt Jesus, du warst nicht live dabei und doch im Geist unsichtbar warst du mit dabei. Amen. Weil als er litt, hast du mitgelitten. Amen. Als er starb, bist du mitgestorben. Sag mal zu deinem Nachbarn, mitgestorben. Dein alter Mensch ist mitgestorben. Der Mensch der Sünde ist mitgestorben. Er starb stellvertretend für uns. Also das ist wichtig zu sehen. Wenn wir uns das Abendmahl, wenn wir das Abendmahl feiern und wenn wir uns das Erlösungswerk vor Augen halten, dann ist es so wichtig zu verstehen, das Erlösungswerk ist das stellvertretend für uns vollbrachte Werk Jesu Christi in seinem Leiden, in seiner Auferstehung und in seiner Verherrlichung. Alles, was Jesus getan hat, hat er für uns stellvertretend getan. Das heißt, du warst mit dabei. Sag mal zu deinem Nachbarn, du warst mit dabei. Du bist mitgestorben. Paulus hat es gesagt, Galater 2,19, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann hat er gesagt, nun lebe nicht mehr ich. Das heißt, das Ich ist gestorben. Amen. Wir haben es letzte Mal schon gesagt, Christus ist kein Ich-Christus, sondern Christus ist ein Wir-Christus. Amen. Da sind wir wieder bei der Gemeinschaft. Amen. Ja, Christus ist kein Ich-Christus, sondern Christus ist ein Wir-Christus. Christus ist ein Leib. Christus ist sein Leib und es ist das Haupt. Es gibt kein Ich und Jesus allein, Christus. Den gibt's nicht. Sondern Christus ist ein Wir-Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir und damit lebt es Wir in uns. Und dieses Wir betet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist Wir, es ist immer Wir. Christus ist wir. Sag mal, Christus ist wir. Das musst du dir merken. Christus ist wir. Verfall nie der Versuchung, Christus vom Wir zu trennen. Christus und du allein gibt's nicht. Nicht der Christus der Bibel. Das ist dann ein anderer Christus. Das ist ein selber ausgedachter Christus. Aber den Christus der Bibel, den gibt's nur im Wir. Amen. Halleluja. Jetzt bin ich ein bisschen wieder abgeschweift vom Abendmahl, aber das macht nichts. Trotzdem, es ist im Abendmahl, weil du bist mit Christus gekreuzigt. Ja? Dein Ich ist gekreuzigt, dein altes Leben ist gekreuzigt und du bist mit Christus auferweckt. Das heißt, zu einem neuen Leben im Leib Christi, einem neuen Leben in der Herrlichkeit Gottes, weil du mit ihm auch nicht nur mit auferweckt, sondern mit aufgefahren bist. An himmlische Orte. Amen. Mit ihm versetzt an himmlische Orte. Halleluja. Das heißt, du hast nicht nur ein neues Leben irgendwie neu, ein neues Leben ohne Sünde, das ist schon mal super, ja? Aber du hast ein Leben in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hatte, hat er dir, hat er uns gegeben. Amen. Hat sie uns gegeben. Er sagt, ich habe sie ihnen gegeben. Das heißt, er hat sie seiner Gemeinde gegeben, weil wir mit ihm versetzt worden sind an himmlische Orte. Wir waren dabei, mit ihm auferweckt. Als Jesus auferstanden ist, da warst du mit dabei, da warst du mit drin. In diesem Auferstehungsleib warst du mit drin, da war dein neues Leben mit drin. Als Jesus aufgefahren ist in den Himmel, bist du mit aufgefahren. Es war so stark, als wir, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als wir mit unserer Israel-Reise, da waren ja auch einige von euch dabei, mit 100 Leuten in Israel waren und dann auf dem Ölberg waren. Und wie wir uns bewusst gemacht haben, Jesus ist hier aufgefahren in den Himmel, aber wir haben es nicht dabei belassen, dass wir gesagt haben, oh, war alles toll, Jesus ist da aufgefahren, sondern wir haben uns bewusst gemacht und wir mit ihm. Amen, wir sind mit ihm aufgefahren. Amen, wir waren mit dabei. Das ist das stellvertretende Werk Jesu Christi von uns am Kreuz. Also das ist die Basis für neutestamentliches Gemeindeleben. Das Evangelium. Schlicht und einfach. Und Jesus hat uns das Abendmahl gestiftet als Symbol, als Zeichen, damit wir uns das vor Augen halten. Amen. Durch seine Wunden ist uns Herrlichkeit geworden. Amen. Seine Wunden wurden zu Gold. Kann man auch sagen. Ich habe das mal gesehen in der Vision, wie die Wunden, seine Wunden, aber auch unsere Wunden zu Gold wurden. Amen. Halleluja, und so ist es, weißt du, auch wenn du, wenn dir Wunden geschlagen werden im Fleisch, vielleicht hier auf dieser Seele oder geschlagen wurden, ich sag dir etwas, haltet dir das Erlösungswerk von Jesus, von seinem Leiden, über sein Kreuz, bis zu seiner Auferstehung und zu seiner Himmelfahrt zur Rechten des Vaters vor Augen und mach dir bewusst, hey, da sind meine Leiden verwandelt worden. Und ich sag dir, alles wird anders, weil da ist Kraft im Evangelium. Amen. Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch die Kraft Gottes zum Heil, jeden, der daran glaubt. Und es ist umso wichtiger, dass wir wirklich verstehen, was das Evangelium ist. Weil viele Christen haben nur ein teilweises Verständnis des Evangeliums. Und somit können sie auch nur einen Teil davon in Anspruch nehmen. Ja? Aber das volle Evangelium, ich definiere es immer so, das volle Evangelium ist Jesus Christus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, wurde zu einem Menschensohn. Außerhalb der Herrlichkeit des Vaters. Damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Amen. Das ist der Tausch. Und das hältst du dir vor Augen im Abendmahl. Und weißt du, darin ist der Sieg. Halleluja. Darin ist auch der Sieg. Weißt du, der Sieg über die Sünde. Amen. Wusstest du, dass die Sünde besiegt ist? Amen. Ein für alle Mal durch das Kreuz besiegt, durch sein Blut besiegt, durch das neue Leben, das er dir geschenkt hat, besiegt. Sünde gehört nicht mehr zu dir und Sünde hat keine Macht mehr über dich. Glaub es. Amen. Und sie verliert die Bedeutung in deinem Leben, egal welche Sünde das jetzt ist, ganz egal was es ist. Also Hebräerbrief, das ist auch stark, auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, das passt zum Abendmahl, Hebräer 12, Vers 1 bis 3, wo Paulus, wahrscheinlich war es Paulus, der einen Hebräerbrief geschrieben hat, wo er sagt, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt sagt er, wie wir das tun? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, also das Leiden auf sich genommen hat und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Amen. Vom Kreuz bis zum Thron. Das ist das Erlösungswerk. Vom Kreuz bis zum Thron. Der Weg Jesu vom Kreuz bis zum Thron. Und er sagt, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Und dann sagt er einen interessanten Satz. Er sagt, ihr habt ja im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Mit anderen Worten, ihr musstet ja bisher noch nicht mal euer Leben geben, um bei Jesus zu bleiben. Also was wollt ihr überhaupt? Mit anderen Worten, er sagt, hey, eure Leiden, die ihr jetzt vielleicht hier in dieser Welt manchmal erlebt, sei es Verfolgung, sei es Angriffe, sei es Symptome im Körper, sei es was auch immer, einfach gegen dich kommt. Weißt du, es ist ein kleines Kreuz im Vergleich zu seinem großen Kreuz. Und wenn du dein kleines Kreuz zur Deckung bringst mit seinem großen Kreuz, rat mal, was dann passiert. Dann wird die Kraft des Evangeliums wirksam. Amen. Weil dann siehst du dein Leiden in seinem Leiden und gleichzeitig siehst du seine Auferstehung und seine Verherrlichung als deine Auferstehung und deine Verherrlichung. Und du weißt, wie es ausgeht. Amen. Und so kannst du der Sünde widerstehen. Weißt du, bis aufs Blut. Weißt du, manche Dinge gibt es Versuchungen in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie von euch das schon gemerkt haben. Es gibt manchmal Versuchungen in deinem Leben. Aber bei manchen musst du wirklich eine gewisse Entschiedenheit an den Tag legen, um sagen zu können, dauerhaft darauf stehen bleiben zu können, nein, die will ich nicht. Amen. Bis aufs Blut. Amen. Nein, nein, nein, nein, nein. Weißt du, gib der Sünde nicht den kleinen Finger, sie nimmt die ganze Hand. Amen. Jemand hat mal gesagt, das fand ich stark, er hat gesagt, Sünde wird dich immer weiter treiben, als du eigentlich gehen willst. Das heißt, sie fängt an, sagt, okay, nur ein bisschen, klein bisschen, aber sie wird dich weiter treiben. Wenn du drin bist, wird sie dich weiter treiben. Und das Zweite ist, was er gesagt hat, ist, sie wird dich länger dort halten, als du eigentlich bleiben willst. Deswegen geh doch gleich. Weißt du, wenn du auf einer Party bist und du merkst, es geht in keine gute Richtung, nicht noch ein bisschen bleiben. Er will dich länger dort halten, als es gut für dich ist. Die Sünde. Ja. Nein, ab damit. Ab durch die Mitte. Sie will dich länger dort halten, als du eigentlich bleiben willst. Und das Dritte ist, die Sünde wird dich mehr kosten, als du bezahlen willst. Amen. Du denkst vielleicht am Anfang, oh, nur ein klein bisschen. Am Ende wird sie dich mehr kosten, als du bezahlen willst. Also, widersteh ihr. Amen. Sag ich, widersteh. Bis aufs Blut. Indem ich hinschaue auf Jesus, der für mich gelitten hat, für mich gekreuzigt wurde, für mich auferstanden ist und für mich versetzt worden ist zur Rechten Gottes. Amen. Halleluja. Sieg über die Sünde. Sag mal, Sieg über die Sünde. Also deswegen haben sie sich das Abendmahl oder haben sie das Abendmahl regelmäßig gefeiert, um sich diese Realität vor Augen zu halten. Du musst es vor Augen behalten. Amen. Halleluja. Okay. Gut, jetzt kommt der vierte Punkt in diesem Vers. Sie verharrten in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sag mal, in den Gebeten. Halleluja. Weißt du, keine Ausgießung des Heiligen Geistes ohne Gebet. Amen. Gebet geht jeder Ausgießung voraus. Gebet erhält jede Ausgießung am Leben. Gebet ist der einzige Weg, um hier auf dieser Erde wirklich Dinge zu verändern. Amen. Paulus sagt, Philipper 4, Vers 16, darum seid um nichts besorgt, sollt euch keine Sorgen machen um irgendwas, sondern wenn es irgendeinen Grund gäbe, euch Sorgen zu machen, nehmt diese Sache und haltet sie Gott hin, lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Amen. Also Gebet verwandelt das Schicksal der Menschen um dich herum. Gebet verwandelt dein Schicksal. Gebet verwandelt das Schicksal einer Nation. Wir hatten es jetzt am Donnerstag davon in der Gebetszeit am Anfang, Hesekiel 22, Vers 30, wo Gott durch Hesekiel zuerst dem Volk Israel all die Sünden vorhält, die im Volk sind. Und ich habe es letzten Donnerstag gesagt, wenn du das liest und denkst, naja, also da sind wir ja schon lang bei uns, in unserem Volk und nicht nur in unserem Volk, sondern in Europa, in der westlichen Welt insgesamt, da sind wir ja schon lange. Und er kündigt das Gericht an und du denkst, ja, ist wohl unvermeidlich. Aber dann sagt er am Schluss etwas Interessantes. Er sagt, Hesekiel 22, Vers 30, er sagt, aber ich suchte einen Mann, der in den Riss treten würde für das Volk. Und dann müsste das Gericht nicht kommen. Das ist interessant. Einen Mann. Wer ist der eine Mann? Wir. Im Neuen Bund gibt es nicht einen Mann, sondern ich habe ja gesagt, es ist wir. Ja? Amen. Nicht ich, sondern wir. Wir. Der Leib Christi ist der eine Mann, den Gott sucht. Weißt du, findet er in Deutschland den einen Mann, der in den Riss tritt für die Nation, der betet für die Nation, der stellvertretend um Vergebung bittet für die Sünde in der Nation, der stellvertretend bittet, dass Gott wirklich Sünde vergibt, dass Gott reinigt, weißt du, der sich mit drunter stellt, das heißt in den Riss stellen, mit drunter stellen, nicht nur von oben herab sagen, oh ja, das sind ja alle total neben der Spur, wissen wir ja alle, ja, und Herr, danke, dass du mich verschonst vor ihrem Schicksal. Nein, du bist mit im selben Boot, verstehst du? Unser Land ist unser Boot. Amen. Und wenn unser Land den Bach runtergeht, dann gehen wir letztendlich auf die eine oder andere Weise mit runter. Das ist so. Also nicht, weißt du, ich glaube schon, dass es einen besonderen Schutz gibt auf denen, die Jesus haben und die Jesus kennen. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem Auswirkungen hat. Weißt du, als Corona kam, da waren wir zwar unter dem Schutz des Blutes Jesu, was den Tod durch Corona anging, aber wir waren trotzdem beeinflusst, betroffen. Ja? Wir konnten unsere Gottesdienste nicht so machen, wie wir sie eigentlich hätten machen wollen und so weiter. In vielen Bereichen unseres Lebens eingeschränkt. Ja? Weißt du, wir sitzen in dem einen Boot. Wenn du willst, wenn du wirklich sehen willst, dass dieses Land nicht weiter vor die Hunde geht, dann nimm deinen Stand ein. Lasst uns unseren Stand einnehmen im Gebet. Lass uns in den Riss treten für unser Land. Weil lass uns ja wirklich auch beten, flehen zu Gott. Das haben wir letztes letzten Donnerstag gemacht hier in der Gebetszeit. Lass uns flehen, dass Gott wirklich dieses Land die Atmosphäre und den Geist in diesem Land so dreht, dass sein Segen ganz neu kommen kann. Amen. Also das hat Power. Sie verharrten in den Gebeten. Und ja, wir haben Gebetstreffen bei uns in der Gemeinde. Eben zum Beispiel das Gebet vor der Glory Life Schule. Gebet für Erweckung. Wir beten vor den Gottesdiensten. Irina betet mit den Mitarbeitern Freitagabends mit allen, die kommen wollen. Haben wir starken Gebetsabend. Wir haben verschiedene Gebets. Wir beten in den Dienstgruppen. Wir beten in den Gloryhäusern und so weiter. Es können auch ruhig noch mehr Gebetsgruppen geben. Amen. Es kann ruhig noch mehr Gebetsinitiativen geben. Und gleichzeitig ist wichtig, dass du zu Hause wirklich deine Berufung wahrnimmst im Gebet. Also du hast einen Auftrag. Also findet Gott dich, findet Jesus dich, wenn er kommt, dass du im Gebet bist? Oder findet er dich, wie du nur schimpfst und gleichzeitig gleichgültig bist in deinem Herzen in Bezug auf die Not der Menschen? Oder findet er dich, wie du wirklich betest? Amen. Geist des Gebets. Also wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann ist es oft leichter zu beten. Aber es ist wichtig, dass du eine Entscheidung triffst, dass du auch dann betest, wenn es scheinbar zäh ist, wenn du das Gefühl hast, es bricht gar nichts durch, es verändert sich gar nichts, deine Gebete gehen nur bis zur Decke, du stehst im Riss, du weinst, du schreist, du tust, du machst und denkst, es ändert sich ja doch nichts. Ja, weißt du, dann ist es wichtig, dass du diese Qualitätsentscheidung, weil davon haben wir es, Qualitätsentscheidung. Qualitätsentscheidungen sind Entscheidungen, die Bestand haben. Ja, das sind nicht irgendwelche Neujahrswünsche oder Neujahrsvorsätze, wo du sagst, okay, dieses Jahr werde ich, was weiß ich, mich nur noch gesund ernähren und das machst du dann 3 Tage und nach 3 Tagen sah halt doch der Kuchen wieder so lecker aus und okay, weißt du, ich spreche nicht von solchen Entscheidungen. Sondern ich spreche von Qualitätsentscheidungen, die unser Leben als Christen ausmachen. Gebet macht unser Leben als Christen aus, ist integraler Bestandteil eines Lebens als Christ. Amen. Und mit Gebet meine ich eben nicht nur, um das nochmal klarzustellen, meine ich nicht einfach nur, dass du deine Gebetsliste abarbeitest. Weißt du, wenn du gar nicht weißt, wie du beten sollst, dann nimm deine Gebetsliste. Okay, ist immer noch besser als nicht beten. Amen. Aber noch besser ist, vom Heiligen Geist geführt zu sein, vom Heiligen Geist übernommen zu sein und wirklich reinzugehen, reinzutreten, in den Riss zu treten, wirklich Dinge freizusetzen und dran zu bleiben. Mit dieser Entschiedenheit. Hebräer 6, Vers 12 heißt es, durch Glauben und Ausharren. Also dranbleiben, das ist ein altes Wort für dranbleiben. Durch Glauben und dranbleiben wird was? Werden die Verheißungen ererbt. Willst du die Verheißungen ererben? Halleluja. Dann sagt Gott, bleib dran. Lass dich nicht rausbringen. Halleluja. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet. Also das ist wichtig. Also willst du dich qualifizieren für weitere Ausgießungen des Heiligen Geistes in deinem Leben? Also dann solltest du nicht zu denen gehören, die träge werden. Sondern Nachahmer oder Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Amen. Halleluja. Also dieser Ausgießungskreislauf, wir können ihn nochmal kurz reinmachen, dieser Ausgießungskreislauf ist nicht nur ein Kreislauf im Sinne von, okay, das eine passiert, dann passiert das andere. Mach den nochmal rein, bitte, den Kreislauf. Im Sinne von, okay, das eine passiert und dann passiert das andere, sondern dieser Kreislauf ist eigentlich ein Aufschaukelungskreislauf. Okay? Gott ist genial. Weißt du, überall in der Bibel, in verschiedenen Zusammenhängen, finde ich dieses Aufschaukelungsprinzip Gottes. Das heißt, Gott gießt seinen Geist aus. Es geht immer von Gott aus. Ja? Aber Gott gießt seinen Geist aus. Dann hast du neuen Schwung, Entscheidungen zu treffen. Du triffst Qualitätsentscheidungen. Du sagst, okay, ich bleibe dran im Gebet. Okay, ich stehe im Riss für mein Land. Okay, ich glaube, dass ein Durchbruch passiert. Ich bringe Frucht. Du entscheidest dich. Und die Konsequenz ist, dass Gott seinen Geist noch stärker ausgießen kann. Amen. Und was ist die Konsequenz, wenn Gott seinen Geist noch stärker ausgießt? Du hast noch mehr Schwung. Du triffst noch entschiedenere Entscheidungen. Du gehst noch mehr rein. Du bringst noch mehr Frucht. Und was passiert dann? Gott kann seinen Geist noch mehr ausgießen. Amen. Weißt du, so sollte es abgehen, bis Jesus wiederkommt. Der Leib Christi sollte von einer Ausgießung zur nächsten, und zwar von einer Ausgießung zur nächst stärkeren Ausgießung gehen. Halleluja. Wie wär's damit? Danke, Jesus. Aber dazu sind eben diese Qualitätsentscheidungen wichtig, weil glückselig der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches zu tun findet. Amen. Halleluja. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, findet er dich bereit oder findet er dich krummelig und voller unaufgeräumter Kammern in deiner Seele? Auf den bin ich eigentlich noch sauer und das habe ich noch und so weiter. Ja, weißt du, dann braucht es schwieriger, dass der Heilige Geist durchgehen kann. Ist schwieriger, schwieriger. Ja, dann musst du es erst wieder wegräumen, okay, dann kann er sich ausgießen, okay. Aber vielleicht ist bis dahin, bis du so weit bist, dass der Geist überhaupt bei dir durchkommt, ist die Ausgießung vielleicht schon wieder, die besondere Ausgießung vielleicht schon wieder vorbei. Also triff Qualitätsentscheidungen. Hey, ich halte mein Herz rein, ich bleibe drauf, ich achte darauf, auf meine Seelenhygiene. Also wie von euch putzen sich jeden Morgen die Zähne? Okay, das heißt, du achtest auf deine Zahnhygiene. Wie von euch waschen sich ab und zu? Okay, das heißt, du achtest auf deine Körperhygiene. Amen. Aber wie ist mit unserer Seelenhygiene? Wie ist mit deiner Seelenhygiene? Naja, so ein bisschen Sauerheit kann ich mir schon eine Weile leisten. Ein bisschen Krummeleien kann ich mir schon leisten, ein bisschen schlechte Worte kann ich mir schon leisten, ein bisschen Schimpfen, ein bisschen, keine Ahnung was. Weißt du, ein bisschen Sünde, so ein klein bisschen, so ab und zu mal ein bisschen spielen und so, ja. Mit der Sünde, ja, kann ich mir schon leisten. Also nein. Amen. Gott will seinen Geist ausgießen, noch stärker, stärker und stärker. Weißt du, du bist nicht bereit für die Ausgießung seines Geistes, wenn du diese Dinge duldest in deinem Leben. Amen. Seelenhygiene. Amen. Noch wichtiger, weißt du, wenn dir deine Zähne rausfallen, weil du die Zahnhygiene vernachlässigt hast, okay, dann hast du halt keine Zähne mehr. Es gibt Gebisse, ja. Okay, aber deine Seele, Jesus hat gesagt, was für ein Lösegeld kann ein Mensch geben für seine Seele? Da kannst du noch so viel Geld ausgeben, es gibt kein Seelengebiss. Amen. Dass dir irgendjemand einsetzen kann. Ist so. Halleluja. Also, triff die Qualitätsentscheidung. Und es wird sich aufschaukeln. Jetzt ist wieder weg. Es wird sich aufschaukeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Eine Ausgießung nach der anderen. Und jetzt komme ich noch zu einer Qualitätsentscheidung, die auch hier in Apostelgeschichte 2, 42 folgendes steht. Ich habe es letzte Mal schon gelesen. Vers 46 lese ich mal weiter. Da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, das hatten wir schon, Gemeinschaft, brachen zu Hause das Brot, das hatten wir jetzt auch schon, nahmen Speise mit Jubel, und hier steht in der Elberfelder, steht, und Schlichtheit des Herzens, ja, das kann man jetzt missverstehen, ja, eher schlichtes Gemüt oder so, das ist wahrscheinlich nicht gemeint, sondern es ist eher sehr, demütig, ja, das ist damit gemeint, demütig, ja. Einfach, ja, nicht kompliziert. Weißt du, so Leute, die immer so kompliziert denken, weißt du, das, die können ein bisschen mehr Schlichtheit brauchen. Ja. Okay. In Bezug auf Gott, streck dich aus. Sag, Herr, gib mir ein schlichtes Gemüt. Aber nicht im Sinne von dumm, okay. Das, ja, das hat heute so eine ambivalente Bedeutung. Da hier im Griechischen natürlich hat es keine ambivalente Bedeutung, hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern wirklich mit dieser Einfachheit des Herzens. Aber worauf ich raus will, sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, ich habe das letzte Mal, habe ich das auch schon gesagt, das heißt, sie trafen eine Qualitätsentscheidung, erstens für Freude. Amen. Freude, sag mal zu deinem Nachbarn, Freude. Ja. Sag's mal auf Chinesisch, Freude. Okay. Ja, Freude. Und damit zusammenhängen, das hängt ja miteinander zusammen, und Lobpreis. Sie trafen eine Entscheidung für Lobpreis. Gott zu loben und zu preisen, egal in welcher Situation. Amen. Wie von euch fühlen sich immer danach, Gott zu danken und zu loben und zu preisen? Wow, ihr fühlt euch immer danach. Halleluja. Kommt nachher, legt mir die Hände auf. Amen. Die Salbung brauche ich auch noch. Halleluja. Ich fühle mich noch nicht immer 100% so. Aber weißt du, ich treffe eine Qualitätsentscheidung. Amen. Die Bibel sagt in Psalm 50, 23, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil sehen lassen. Warum schreibt er hier von Dank opfern? Weil es manchmal ein Opfer bedeutet. Weil es manchmal eine Entscheidung bedeutet. Weil du manchmal raustreten musst aus dem, wie du dich gerade so fühlst. Ja, viele fühlen sich mal irgendwie so oder so. Aber du fühlst dich nicht nach Lobpreis. Du denkst dir, oh, das ist so anstrengend, Lobpreis, da muss ich immer singen. Oder wie auch immer. Du musst nicht mal singen, du kannst es auch mit Worten machen, wenn du willst. Aber ich empfehle dir trotzdem zu singen, egal wie falsch es ist, der Herr sieht dein Herz. Amen. Halleluja. Ja, preist den Herrn, dass die Engel im Himmel nicht tonempfindlich sind, sondern herzempfindlich. Amen. Die schauen nicht auf die Töne, sondern die schauen aufs Herz. Halleluja. Amen. Die hören auf einer anderen Frequenz, verstehst du? Die hören nicht die natürliche Frequenz der Töne, sondern die hören die Frequenz deines Herzens. Und die stärkste Frequenz im Himmel ist, wenn jemand Dank oder Lob opfert, Gott opfert, während er sich nicht danach fühlt. Psalm 50, 23 heißt es, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und Hebräer 13, 5, jetzt in Bezug auf Lobpreis speziell, heißt es hier, durch ihn, also durch Jesus ist da gemeint, durch Jesus nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Amen. Das heißt, du kannst auch nicht sagen, okay, ich preise den Herrn immer innerlich. Es gibt so Spezialisten, die stehen im Lobpreis, stärkster Lobpreis, alle um sie herum, preisen den Herrn. Sie stehen da, ich preise den Herrn innerlich. Nein, hier ist von Frucht der Lippen die Rede. Amen. Frucht der Lippen, das heißt, da soll sich was bewegen, da soll was rauskommen auch. Amen. Wie gesagt, es ist egal, ob es richtig ist oder falsch ist, was die Töne angeht, aber es soll was rauskommen. Amen. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist manchmal ein Opfer. Aber dieses Opfer lohnt sich. Amen. Weil ihn werde ich das Heil sehen lassen. Ich habe euch, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt von Smith Wigglesworth. Ja, wer kennt Smith Wigglesworth? Okay, ein Mann, der Wunder, wirklich sein ganzes Leben lang einen starken Wunderdienst gehabt, beziehungsweise ab seinem 49. Lebensjahr, das muss man dazu sagen, da ist er erst im Heiligen Geist getauft worden. Aber dann wurde er 87 und so lange hat er wirklich in starken Wundern gewirkt. Und dieser Mann ist jeden Morgen aufgestanden, auch noch als er über 80 war, und hat erstmal vor dem Herrn getanzt. Hat sich erstmal im Herrn gefreut, hat erstmal den Herrn gepriesen, hat erstmal den Herrn gelobt. Weißt du, und der hatte auch nicht immer Grund dazu. Ich meine, seine Frau ist früh gestorben. Ja? Die war gerade mal Anfang 50, da ist seine Frau gestorben. Das war sicher kein Grund für ihn, das in der Seele den Herrn zu loben. Dann hat er mit seiner Tochter zusammengelebt, die ihm praktisch den Haushalt, soweit sie konnte, gemacht hat, weil sie war blind. Seine Tochter war blind und obwohl er viele, viele gesehen hat, die von Blindheit geheilt wurden, wurde seine Tochter nie geheilt. Das heißt, jeden Tag war er mit seiner blinden Tochter konfrontiert. Also da hat er sich sicher nicht immer nach Loben und Preisen gefühlt. Aber er hat ein Opfer des Lobpreises gebracht. Amen. Halleluja. Und das ist eine Qualitätsentscheidung. Das ist eine weitere wichtige Qualitätsentscheidung. Die haben sie damals in der Urgemeinde getroffen. Der Geist Gottes goss sich aus. Und was haben sie gesagt? So, jetzt loben und preisen wir Gott. Jetzt freuen wir uns im Herrn. Jetzt tanzen wir vor dem Herrn, was auch immer. Jetzt jubeln wir vor dem Herrn, weil wir dem Herrn glauben und weil es unabhängig davon ist, was wir fühlen. Amen. Halleluja. Weißt du, gerade dann, wenn es am heftigsten ist, ja, da geht's schon los, Halleluja. Gerade dann, wenn es am heftigsten ist in deinem Leben, weißt du, dann musst du am heftigsten preisen, dich am heftigsten freuen. Ich sag's manchmal gern so, freue dich aggressiv. Ja, das musst du manchmal dem Teufel zeigen, dass du dich aggressiv freust. Amen. Du sagst vielleicht, ja, das widerspricht sich ja aggressiv und freuen. Na, nicht ganz. Sondern da gibt es diese Entschiedenheit, weißt du? Du bist nicht aggressiv gegen Menschen. Versteh mich nicht falsch. Du sollst auch nicht Leute, die dich ärgern, aggressiv anlachen oder so. So. sondern es geht um den Teufel. Und da sollst du schon mal eine gewisse Aggressivität an den Tag legen, indem du sagst, nein, und Teufel, egal was du tust, egal was passiert, ich freue mich im Herrn, freut euch im Herrn, alle Zeit, Halleluja, ich bringe mein Lobpreisopfer dem Herrn dar, ich preise und lobe ihn, egal wie ich mich fühle, egal was ist, egal wie die Atmosphäre um mich herum ist, ich preise und lobe ihn. Amen. Egal, wer mich geärgert hat vorher, ich preise und lobe ihn. Das ist wichtig, du kannst immer testen, wenn du sonntags hierher kommst und wir gehen in Lobpreis und vorher war noch irgendwas zu Hause, was noch nicht ganz erledigt ist, dann merkst du schon, wie es aussieht mit dem Lobpreisopfer. Die ersten 10 Minuten willst du noch, er ist schuld. Nein, nicht, leiste dir keine 10 Minuten, sondern entscheide dich sofort, entscheide dich, okay, wir klären das hinterher, aber jetzt preise ich den Herrn. Amen. Lobpreisopfer. Halleluja, preis den Herrn. Okay, und letzter Punkt, und dann komme ich zum Schluss. Vers 47, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Mit anderen Worten, die Urgemeinde hat eine Qualitätsentscheidung getroffen, dass ihr wichtig war, was dem Herrn wichtig ist. Nämlich, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass keiner verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und die Urgemeinde hatte dieses Herz und sie hat sich eins gemacht mit diesem Herz und sie war darauf ausgerichtet, den Missionsbefehl zu erfüllen. Glückselig der Knecht, den sein Herrn, wenn er kommt, dabei findet, wie er solches tut. Amen. Wie wir darauf ausgerichtet sind, Menschen zu erretten, wie wir darauf ausgerichtet sind, seine Gemeinde zu bauen, wie wir darauf ausgerichtet sind, ihn zu loben und zu preisen, wie wir darauf ausgerichtet sind, uns zu freuen im Herrn, wie wir darauf ausgerichtet sind, uns einander zu lieben, unser Herz zu bewahren und die Ernte einzubringen. Amen. Halleluja. Glückselig sind wir, wenn er uns dabei findet. Und ich sag dir was, eine Gemeinde, die er so findet, weil es gibt immer zwei Möglichkeiten, was als nächstes passiert. Entweder das nächste große geistliche Ereignis, das passiert ist, Jesus kommt wieder und wir gehen zu ihm. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, was als nächstes Großes passiert, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, ist, Gott gießt seinen Geist noch stärker aus. Amen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ich bin bereit für beides. Weil für beides musst du dich in der gleichen Weise vorbereiten. Amen. Dein Herz reinhalten, Qualitätsentscheidungen treffen, dabei sein, die Gemeinde zu bauen, dabei sein, Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen, ihnen Zeugnis zu geben von Jesus. Dabei sein. Dabei sein ist alles. Amen. In diesem Sinne, lass uns aufstehen und beten. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Dabei sein ist alles. Danke, Jesus. Herr, wir wollen dabei sein. Wir wollen dabei sein, wenn du wiederkommst, Herr, auf diese Erde in körperlicher Form. Wir wollen dabei sein, wenn du wiederkommst, Herr, mit der Ausgießung deines Geistes in noch stärkerer Dimension, als wir es bisher schon erlebt haben, Herr. Herr, wir danken dir, dass du deinen Geist ausgießt. Wir danken dir, dass du deine Liebe ausgießt, hier auch die letzten Wochen so stark und auch überall, wo wir sonst hingehen, letzte Woche oder vor 2 Wochen in Österreich, in der Schweiz, überall, jetzt morgen in Paris erwarten wir das, Herr. Halleluja. Danke, dass du deinen Geist ausgießt, Herr. Mächtig, Herr, in dieser Zeit, da wir glauben, Herr, dass du deinen Geist immer noch stärker ausgießen möchtest, dass du immer noch stärkere Fluten von deinem Thron freisetzen möchtest, Herr. Und Herr, hier sind wir, Herr. Gebrauche uns, Herr. Und Herr, wir wollen solche sein, die du findest, Herr. Herr, wenn du kommen willst, findest als solche, die bereit sind. Und damit findest als solche, die damit beschäftigt sind und entschieden sind und vorwärts geht, darin das zu tun, wozu du uns berufen hast, Herr. Herr, deine Gemeinde zu bauen, Herr. Herr, uns einander zu lieben, Herr. Herr, ausgerichtet zu sein auf das volle Evangelium, Herr. Konzentriert zu sein, Herr, im Lobpreis, Herr, in der Freude, Herr, in der Danksagung, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du uns hilfst durch deinen Geist und dass du heute Morgen wirklich diesen Geist auch der Entscheidung ausgießt, Herr, auf uns alle, Herr, in dem Namen Jesus. Betet einfach mal im Geist. Halleluja. Halleluja. Auch über Livestream. Oh, Vater, wir danken dir für deine herrlichen Pläne für uns als Gemeinde Jesu, Herr. Wir danken dir für deine herrlichen Pläne für jeden Einzelnen von uns, Herr. Herr, wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen ausrichtest, Herr, auf das Zentrum, Herr, dass du uns ausrichtest, Herr, auf das Zentrum der Herrlichkeit, auf dein Kreuz, Herr, auf deine Auferstehung, auf deine Verherrlichung, Herr. Durch deine Wunden ist uns Heilung geworden, Herr. Herr, durch dein Blut ist uns neues Leben geschenkt, Herr. Danke, Vater, Herr, dass von deinem Kreuz, Herr, von deiner Auferstehung, Herr, Herr, dass die Kraft der Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes fließt, Herr, aus dem Zentrum der Herrlichkeit heute Morgen auf jeden Einzelnen von uns, Herr. Danke, Herr, dass du uns überführst heute Morgen, Heiliger Geist, Herr. Herr, wo einfach Entscheidungen dran sind, Herr, wo wir Entscheidungen treffen müssen, Herr. Herr, wo es wichtig ist, dass wir Entscheidungen neu justieren auch, Herr, wo wir vielleicht schon mal eine Entscheidung getroffen haben, aber wir müssen sie neu festmachen, weil wir davon wieder abgekommen sind oder zumindest uns davon entfernt haben, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen sprichst. Halleluja. Sag einfach, Heiliger Geist, sprich zu mir. Sprich zu mir heute Morgen. Halleluja. Und dann lass ihn zu dir sprechen. Lass ihn dir zeigen. Ja, lass ihn dir zeigen, wo möchtest du, Herr, dass ich neu justiere? Wo möchtest du, Herr, dass ich dran arbeite? Wo möchtest du, Herr, dass ich meinen Platz einnehme? Wo möchtest du, Herr, dass ich mich neu für die Freude, für Lobpreis entscheide? Wo möchtest du, dass ich mich neu entscheide, der Gemeinschaft, der Gemeinde zu dienen, sie mitzubauen? Wo möchtest du, dass ich mich neu entscheide, wirklich auch Menschen, mit denen ich rede, auch von Jesus zu erzählen und Jesus reinzubringen? Halleluja, wo möchtest du das? Wo möchtest du das? Wo möchtest du, dass ich der Sünde wirklich noch in einer anderen Art von Entschiedenheit widerstehe? Bestimmten vielleicht Lieblingssünden in meinem Leben, bestimmten Versuchungen widerstehe in Jesu Namen. Frag ihn gerade jetzt. Halleluja. Komm einfach vor Gott und frag ihn gerade jetzt. Danke, Heiliger Geist. Du bist ein redender Geist. Du redest vom Vater, du redest von Jesus. Heute Morgen, du redest zu jedem Einzelnen persönlich, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für dein Reden, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und wenn er dir gezeigt hat, worum es bei dir geht, dann einfach gerade jetzt, triff einfach die Entscheidung. Weih dich Gott, ja, lass es wirklich so eine Weihe sein, weißt du, es ist eine Entscheidung, eine Qualitätsentscheidung ist wirklich eine Entscheidung, wo du dich Gott weihst, wo du nicht nur mal schnell sagst, ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich da mal drauf achten würde oder so, sondern wirklich triffst solche Qualitätsentscheidungen, wo du dich wirklich Gott weihst, wo du sagst, okay, Herr, ich weihe mich dir neu, deine Gemeinde zu bauen, oder ich weihe mich dir neu, das Evangelium weiterzugeben. Oder ich weihe mich dir neu, wirklich ganz klar in Bezug auf die Sünde zu sein in meinem Leben. Oder ich weihe mich dir neu, wirklich für die Disziplin des Gebets, den Geist des Gebets, im Riss zu stehen. Vielleicht hat Gott dir, zu dir schon gesprochen. Jetzt am Donnerstag hatten wir so eine Aktivierung in der Glory Life Schule, wo ich das aktiviert habe. Wo möchte Gott in deinem persönlichen Umfeld, dass du im Riss stehst? Für was? Für wen? Möchtest du, dass du im Riss stehst? Nicht jeder Einzelne muss besonders stark jetzt für das ganze Land im Riss stehen. Das ist vielleicht nicht von jedem jetzt die spezielle Berufung, obwohl wir natürlich alle zusammen dafür ein Stück weit alle stehen. Aber es gibt vielleicht auch Dinge, die er dir ganz spezifisch zeigt. Deine Familie, dein Arbeitsplatz, deine Freunde oder einfach auch einen bestimmten Bereich der Gesellschaft oder ein bestimmtes Berufsfeld oder was auch immer es ist, wo Gott dir sagt, dafür sollst du im Riss stehen. Weißt du, dann triffst du eine Qualitätsentscheidung. Jawohl, dafür stehe ich und dann bleibst du dabei. Und wenn du mal wieder davon wegkommst, dann erinnerst du dich daran und sagst, hey, dafür habe ich eine Qualitätsentscheidung getroffen. Ich habe eine Qualitätsentscheidung getroffen, für mein Land im Riss zu stehen. Ich habe eine Qualitätsentscheidung getroffen, für meine Familie im Riss zu stehen. Also, und dann, egal was kommt, egal wie es aussieht, du bleibst dran. Das ist Qualitätsentscheidung. Egal wie es aussieht, du bleibst dran, den Herrn zu preisen auch. Qualitätsentscheidung für Lobpreis. Egal wie es aussieht, du bleibst dran, dich zu freuen im Herrn. Qualitätsentscheidung. Halleluja. Egal wie es aussieht, du bleibst dran, deine Geschwister zu lieben und in der Gemeinschaft Gemeinschaft deinen Platz einzunehmen. Egal wie es aussieht, du triffst diese Qualitätsentscheidung. Halleluja. Gerade jetzt. Es ist in deinem Herzen. Es ist zwischen dir und Gott. Danke, Vater. Jemand kann am Keyboard spielen im Hintergrund. Halleluja. Danke, Vater. Lass uns wirklich diese Zeit der Weihe haben. Lass uns diese Zeit der Hingabe haben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns wirklich auch die Schönheit zeigst, Herr, die in einem solchen klaren Leben liegt, Herr. Die Schönheit, die in einem Leben in deiner Ordnung liegt, Herr. Die Schönheit, die Stärke, Herr, die in einem solchen Leben liegt, Herr. Die in klaren Prioritäten liegt, Herr. Danke, Herr, dass du diese Schönheit uns zeigst, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Ist die Entscheidung klar in deinem Herzen? Hat Gott zu dir gesprochen? Okay, wenn ja, Gott zu dir gesprochen hat, dann kannst du mir einfach ein Gebet nachsprechen, womit du ganz allgemein einfach deine Entscheidung festmachst. Du weißt, welche Entscheidung das ist, die du getroffen hast. Gott weiß es auch. Aber einfach, um es auch mit unserem Mund auszusprechen, ganz klar auszusprechen, weil das Wort sagt, mit unserem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Deswegen lasst uns das einfach auch aussprechen, lasst uns das festmachen, lasst uns sagen, danke Vater, dass du zu mir gesprochen hast, heute Morgen, über Qualitätsentscheidungen. Danke, dass du mir persönlich gezeigt hast, wo ich eine Entscheidung treffen soll. Ja, muss. Und ich bin entschieden heute Morgen, Herr. Ich treffe diese Entscheidung. Entweder ganz neu oder wieder neu, aber ich treffe sie mit meinem Herzen. Ich treffe sie als eine Qualitätsentscheidung. Und ich weihe mich dir dafür, dass ich bei dieser Entscheidung bleibe. Dabei entscheide ich mich gegen jede Lauheit. Das ist auch eine Qualitätsentscheidung. Ich entscheide mich gegen jede Lauheit in Bezug auf die Dinge Gottes in meinem Herzen. Ich widerstehe dem Geist der Lauheit. Und ich sage, ich bin heiß für den Herrn. Ich bin heiß für Jesus. Ich bin heiß für sein Reich. Ich habe mich entschieden und ich bleibe dabei. Und was auch immer der Teufel tut, daran wird sich nichts ändern. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Und Vater, jetzt bitte ich dich, dass du kommst auf jeden Einzelnen, weil auf solche Entscheidungen gießt Gott seinen Geist aus. Aus solchen Entscheidungen gießt er seinen Geist aus, auch mit seiner Vaterliebe. Ganz neu. Er hüllt dich ein, weil, weißt du, er freut sich, wenn du wirklich klare Sache machst in deinem Herzen. Er freut sich. Und dann will er seinen Geist neu ausgießen, dich dadurch stärken, seine Vaterliebe dir neu zeigen. Danke, Vater, dass du jeden Einzelnen heute Morgen, Herr, der eine Entscheidung getroffen hat in seinem Herzen, auch jedem Einzelnen, der über Livestream zuschaut, heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass du uns alle, Herr, überschüttest, ganz neu, mit deiner Liebe, Vater. Oh, mit deiner Liebe, Vater, gerade jetzt. Oh, gerade jetzt, mehr von dir, Herr, gerade jetzt, mehr von dir, Vater, gieß dein Geist aus. Zeig uns, wie sehr du uns liebst, Herr. Zeig uns, Herr, wie bedingungslos du uns liebst, Vater, Herr. Oh, hüll uns ein, Herr, mehr von dir. Oh, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Oh, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von deiner Liebe, Herr. Halleluja. Oh, gieß dein Geist aus. Gieß dein Geist aus. Schau auf ihn, schau nicht auf andere. Schau auf ihn, schau auf ihn. Jesus, wir danken dir. Oh, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, dass du, ich sehe gerade, wie er wirklich der Vater im Geist, wie er unsere Herzen nimmt und wirklich zu sich hochhebt. Im Geist zu sich hochhebt. An himmlische Orte. Und wie er zu dir sagt, hier bist du. Herzlich willkommen. Hier in meinem Herzen. Hier bei mir. An himmlischen Orten bist du herzlich willkommen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Liebe, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Hoppala, danke, Jesus. Oh, Jesus, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, nimm uns hoch zu dir, Herr. Nimm uns hoch zu dir im Geist. Nimm uns hoch, Herr, an himmlische Orte, Herr. In den Raum der Liebe des Vaters. Danke, Vater. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Nimm sie hoch zu dir. Oh, nimm sie hoch zu dir, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Halleluja, Herr. Wir sind vor dir, Herr. Du siehst uns als deine Kinder, Herr. Oh, deine Lieblinge, Herr. Deine Lieblinge. Weißt du, wir wären nicht seine Lieblinge, wenn er uns nicht auch manchmal korrigieren würde. Er sagt das Wort ein paar Verse weiter, Hebräer 12, kannst du es nachlesen. Jeder Vater, der seinen Sohn liebt, korrigiert ihn auch. Ein Vater, der seinen Sohn nicht korrigiert, liebt ihn nicht. Das ist auch ein Wort an alle Väter und Mütter übrigens. Es ist so. Kinder nicht zu korrigieren, ist kein Zeichen von Liebe. Und genauso ist es im Vater im Himmel. Er korrigiert uns auch. Aber er korrigiert uns immer aus Liebe. Er korrigiert uns aus seiner unendlichen Liebe heraus. Halleluja. Und heute Morgen hat er vielleicht Dinge in deinem Herzen zurechtgerückt. Vielleicht Dinge korrigiert. Und gleichzeitig sagt er dir, ich liebe dich unendlich. Ich liebe dich unendlich. Ich liebe dich so, so, so, so, so, so sehr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Wirken, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich. Danke, Vater. Mhm. Vater-Sohn-Zeit, Vater-Tochter-Zeit. Danke, Herr. Oh, Vater. Halleluja. Ich habe gerade vorher gesagt, dass Gott will, dass jeder Mensch errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und weißt du, der Unterschied zwischen Jesus, bleibt einfach stehen, bleibt einfach stehen. Der Unterschied zwischen Jesus und jeder anderen Religion ist, durch Jesus kannst du, während du hier auf der Erde bist, bereits die Gewissheit haben, dass du errettet bist. Du musst nicht durch dieses Leben gehen mit dieser Unsicherheit, oh, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, werde ich errettet sein? Wird er mich annehmen? Bin ich gut genug? Jesus hat diese Fragen für dich erledigt, weil er wurde für dich gut genug. Er hat sich für dich hingegeben. Er hat sich für unsere Sünde hingegeben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen musste er sterben. Aber es war nicht der Lohn seiner Sünde, sondern es war der Lohn unserer Sünde. Es war der Lohn der Trennung von Gott, die wir seit dem Sündenfall auf der Menschheit haben. Aber er gab sich hin in den Tod, damit durch seinen Tod die Sünde aufgehoben wird. Und deshalb kannst du jetzt, während du hier über diese Erde gehst, von ihm, von Jesus, deinem Erlöser, die absolute Gewissheit bekommen, dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann bei Gott wärst, dass du dann angenommen wärst, dass du dann nicht in die Hölle gehen musst, sondern dass du in den Himmel gehst. Weil es gibt beides. Aber ich sage dir, Jesus kann dir und wird dir Gewissheit geben. Er sagt in seinem Wort, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Alles, was es braucht in deinem Leben, ist, dass du Ja sagst zu Jesus, dass du Jesus aufnimmst in deinem Leben, ganz bewusst aufnimmst, dass du ihn um Vergebung deiner Sünde bittest. Wenn da etwas ist, was dich von Gott trennt, dann musst du ihn um Vergebung bitten. Aber dann sagt das Wort, auch wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde nicht nur vergibt, sondern auch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, uns frei macht für die Gegenwart Gottes, uns frei macht für diese Beziehung, uns frei macht für diese Gemeinschaft und damit uns diese Sicherheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und deswegen, gerade jetzt, während wir alle stehen oder einfach in der Gegenwart Gottes sind und jetzt niemand sonst umherläuft und wir einfach einmal alle unsere Augen schließen, möchte ich einfach fragen, hier in den Raum hinein, aber auch über Livestream, bist, wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust und du bist dir nicht 100% sicher, dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann bei Gott angenommen wärst, wenn du nicht sicher bist, dann möchte ich jetzt für dich und mit dir beten, weil du kannst Gewissheit haben. Du kannst Gewissheit haben. Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, damit es geschehen kann. Wir müssen eine neue Schöpfung werden. Ja, wir müssen das Alte hinter uns lassen. Wir müssen Jesus empfangen und dafür unser altes Leben loslassen. Wir müssen Ja sagen zu ihm, wir müssen ihn um Vergebung bitten. Aber wenn wir das tun, dann kommt er und dann gibt er uns die Macht, Kinder Gottes zu sein. Dann gibt er uns also die Vollmacht, als Kinder Gottes zu leben. Wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du den Eindruck hast, da ist noch etwas, was mich vom Vater trennt, dann ist heute Morgen dein Moment, wo du es loslässt und ich werde mit dir beten und ich werde für dich beten. Und wenn dich das betrifft, dann einfach ganz schnell, gib mir einfach ein Zeichen, indem du deine Hand ausstreckst, sodass ich weiß, für wen ich beten soll und für wen ich beten kann und mit wem ich beten kann. Ganz schnell, da wo du bist, wenn du hier live vor Ort bist, einfach ganz schnell, streck deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, das ist für mich, danke für eure Hände, da hinten ist noch jemand da, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich jetzt beten soll und mit wem ich jetzt beten soll. Einfach, jetzt ist deine Gelegenheit, nicht nach Hause zu gehen in dem Gefühl oder in dieser Unsicherheit, hey, bin ich von Gott getrennt oder bin ich wirklich in dieser Gemeinschaft mit ihm? Und wenn ich heute sterben würde, wäre ich bei ihm. Wenn du diese Unsicherheit noch hast, dann ist jetzt deine Gelegenheit. Streck einfach deine Hand ganz schnell aus. Ich warte noch ganz kurz, ein paar Sekunden. Trau dich einfach. Vielleicht kämpft es noch in deinem Herzen und sagst, ja, es ist für mich, soll ich nicht. Dann gib deinem Herzen einfach einen Stoß und sag, okay, Herr, ich mache ganze Sache und ich will alles, was du für mich hast heute. Ich möchte nach Hause gehen mit dieser Gewissheit. Also streck einfach deine Hand aus und gib mir einfach ein Zeichen, dass ich weiß, okay, ich soll für dich beten und mit dir beten, gerade heute Morgen. Gib einfach ein Zeichen, streck nur deine Hand aus. Ist noch jemand da hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen? Ist noch jemand da? Dann streck einfach deine Hand aus. Wenn du über Livestream zuschaust, ich kann deine Hand nicht sehen, aber du kannst jetzt gleich, wenn wir jetzt gleich zusammen beten hier und ich denen, die Hand gehoben haben, die Hand auflegen werde, dann kannst du mit reingehen und kannst es mitempfangen, kannst auch dieses Gebet, das ich jetzt gleich sprechen möchte mit denen, die nach vorne kommen, kannst du mit laut nachsprechen und dann kannst du uns eine E-Mail schreiben und einfach uns mitteilen, dass du das getan hast und wir schicken dir auch was Kleines zu als ein kleines Geschenk. Okay, aber jetzt hier im Raum, ihr, die ihr eure Hand gehoben habt, die ihr das möchtet, einfach ganz schnell, kommt einfach ganz schnell zu mir nach vorne. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte jetzt, Pastor Georg, dass du mir die Hand auflegst, ich möchte diese Gewissheit haben in meinem Herzen, ich möchte, dass jegliche Trennung, die zwischen mir und Gott noch war, dass sie jetzt weggeht aus meiner Seele und aus meinem Leben, ich möchte ganz bei ihm sein, dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Kommt einfach, ihr, die eure Hand gehoben habt, kommt ganz schnell nach vorne und ich lege euch einfach die Hand auf. Jeder, der einfach sagt, okay, vielleicht hast du deine Hand nicht gehoben oder hast dich nicht getraut, dann komm einfach trotzdem nach vorne. Halleluja. Gib mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Ja, trau dich einfach. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Wie heißt du? Gabi, du? Wie heißt du? Anna. Anna, okay. Halleluja. War da noch jemand? Du noch? Nein? Okay, du bist zur Begleitung. Okay, alles klar. Ist noch jemand, der sagt, jawohl, ich habe zwar vielleicht meine Hand nicht gehoben, aber das ist auch für mich, dann trau dich einfach, komm nach vorne. Das ist deine Gelegenheit. Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Halleluja. Lass uns einfach alle unsere Augen schließen. Schließe einfach unsere Augen. Genau. Kannst du für sie oder kann jemand für sie hier übersetzen, das Gebet, oder kannst du das reintun, dass du Übersetzung hast, damit du das Gebet auch nachsprechen kannst? Möchtest du auch nach vorne kommen? Okay, brauchst du auch Übersetzung? Ja, super. Okay, komm einfach noch dazu. Okay, weil wir wollen einfach ein Gebet zusammen sprechen. Ich spreche es einfach laut vor und du sprichst einfach laut nach. Ja? Okay, genau, ihr habt Übersetzung, das heißt, ihr könnt es in eurer Sprache sprechen und du sprichst sowieso Deutsch. Also, wunderbar. Halleluja. Noch jemand. Herzlich willkommen. Super. Halleluja. Preist den Herrn. Komm dazu. Herzlich willkommen. Lass ruhig das Übersetzungsding dran, damit du verstehst, was ich sage. Okay? Halleluja. Halleluja. Okay. Schließ einfach eure Augen. Lass uns einfach sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast. Für meine Sünde, wegen meiner Sünde. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich ein neues Leben haben kann, ein ewiges Leben haben kann. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe, für alle meine Schuld und Sünde, wo ich getrennt von dir gelebt habe, wo ich getrennt vom Vater gelebt habe. Vergib mir, Herr. Ich empfange jetzt dein neues Leben, deine Vergebung durch dein Blut, Jesus. Amen.